Yes, here we are again. Ja, wir sind wieder da. So, let's talk about that parable. Lasst uns über das Gleichnis reden. Have you figured out which is the most important parable? Habt ihr herausgefunden, was das wichtigste Gleichnis ist? Jesus said, Warum sagte when he Jesus, talked about the parable of the sower and the fields? als er über das Gleichnis vom Sämann und den verschiedenen Arten Why von did he Boden say this is the most sprach, important parable? wieso sagte er, dass dies das wichtigste Gleichnis sei? Jesus sagte zu If seinen you Jüngern, don't understand this parable, then how will you understand any other parable? wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr die anderen verstehen? Obviously, the key to understand every parable that Jesus ever taught Ist offensichtlich der Schlüssel zu allen Gleichnissen, die Jesus je erzählt is hatte, found in the parable of the sower. im Gleichnis des Sämanns zu finden. I would love to spend 2 hours teaching on this, but I don't have time. Ich würde es lieben, 2 Stunden darüber zu lehren, aber ich habe die Give me a Zeit nicht dafür. simple key. Aber ich werde euch einen einfachen What's Schlüssel the key geben. in this parable to unlock every other parable? Was ist der Schlüssel, der uns die anderen Gleichnisse erklärt? There were three parts. Da gab es 3 Teile. The sower, Da war der the Sämann, seed, die Saat and 4 different types of field. und 4 verschiedene Arten von Boden. Only at a certain kind of field the seed actually brought fruit. Nur in einer bestimmten Art von Boden ging die Saat aber auf. So, is the seed the key? Also ist die Saat der Schlüssel? No. Nein. If you have bad seed, nobody can make it grow, not a little child and not the best farmer in the world. Denn wenn du schlechte Saat hast, kann niemand diese wachsen lassen. Kein kleines Kind und nicht einmal der beste Bauer der Welt. If you have great seed, Wenn du gute Saat a hast, little child can throw it in the ground, it will grow. kann diese ein kleines Kind auf den Boden werfen und sie wird The aufgehen. sower is not the key, neither is the seed. Also ist weder der Sämann noch die Saat der Schlüssel. The key is where does the seed fall? Sondern der Schlüssel ist, wo das die Saat hinfällt. Jesus said that the field is the heart. Und Jesus sagt, dass der Boden das Herz ist. That's your secret life. Und das ist dein You know, geheimes when the Leben. Bible talks about us and our secret life, it's the life of the heart. Weißt du, wenn die Bibel über uns und unser geheimes Leben spricht, ist es das Leben deines But the Herzens. tree that we are, Aber wenn die Bibel vom Baum spricht, der wir the sind, secret life of the tree is in the roots and not in the fruit. ist das geheime Leben in den Wurzeln und nicht in der Frucht. So the Pharisees, here is what they did. Also die Pharisäer machten Folgendes. They had rotten fruit. Sie hatten verfaulte Früchte So they just painted some little paint over it to make it look und nice. machten nur etwas Farbe drüber, dass diese schön aussahen. You know how Jesus rebuked them. Und du weißt ja, wie Jesus sie You zurückwies. whitewashed tombs, he called them. Denn ihr gleicht übertünchten Gräbern, sagte er So, zu I mean, ihnen. Jesus said terrible things to the Er Pharisees. sagte wirklich schlimme Sachen zu den Pharisäern. You brood of viper. Ihr Wipperbrut. Why did he say Warum that? sagte er sowas? Because they have deceived themselves and deceived the other Weil people. sie sich selbst und andere betrügt haben. They believed that the real deal is to just fix the Sie fruit. glaubten, dass es einfach wichtig war, die Frucht schön darzustellen. You can't do that. Aber das kannst du nicht so machen. Because the fruit is a direct result of the root. Weil die Frucht ein direktes Ergebnis der Wurzel You know, ist. I love trees. Weißt du, ich liebe Whenever we Bäume. drive somewhere, there's especially tree Debbie says, look, look, look. Wenn wir so durch die Gegend fahren, sage ich immer, schau, schau, schau zu Debbie. In fact, I love trees more than the beach. Eigentlich liebe ich Bäume mehr als den It Strand. fascinates me. Bäume faszinieren mich. Even when I was a little child, Schon als ich ein kleines Kind war, I would go into the woods and just stare at the trees. bin ich in den Wald gegangen und habe nur die Bäume angestarrt. So what happens? Also was You can geschieht? have a tree that looks really great and strong. Du kannst einen Baum haben, der wirklich groß und stark aussieht, aber keine Frucht And a hat. little wind comes and the tree is gone. Und es kommt etwas Wind auf und der Baum ist weg. Because the roots were dried up, they were dead or they were in the wrong place. Weil die Wurzeln ausgetrocknet oder tot oder am falschen Platz waren. Because if you have the wrong roots in the wrong place, you will always have the wrong fruit. Also wenn du die falschen Wurzeln am falschen Ort hast, dann wirst du immer die falsche Frucht ernten. Think. Denke The nach. tree gets the nutrients to be fruitful through the roots. Der Baum bekommt seine Nahrung, um fruchtbar zu sein, aus seinen Wurzeln. So, what do I need to do in order to want a tree to be fruitless or destroyed? Also, was muss ich machen, wenn ich einen Baum möchte, der fruchtlos oder kaputt ist? I just have to put some poison to the roots. Ich muss nur etwas Gift zu den Wurzeln geben. It's that simple. Es ist so einfach. We are just like this. Und wir sind genauso. Your secret life is your roots. Dein geheimes Leben stellt deine Wurzeln dar. Where get your nutrients from? Wo bekommst du deine Nahrung her? Put your trust in. Worauf vertraust du? Yes. Where you put your focus on. Worauf fokussierst du dich? These roots will determine directly which fruit you will have in your life. Diese Wurzeln werden direkt bestimmen, welche Früchte du in deinem Leben haben wirst. So we need to learn a simple thing. Wir müssen also etwas ganz Einfaches lernen. In your life always points to the wrong root. Verfaulte oder schlechte Frucht weist immer auf die falsche Wurzel hin. So stop trying to fix the fruit problem, go to the root problem. Also hör bitte auf, das Fruchtproblem lösen zu wollen und kümmere dich um das Wurzelproblem. See you tomorrow. Wir machen morgen weiter.